1. Jahwe hat sein Herrschaft als König angetreten, weshalb die Volker erzerten sollten, thront über den Keruben, was die Erde in Bewegung versetzt. 2. In Zion offenbart sich Jahwe in seiner ganzen Größe, da ein erhaben Position über all Nationen einnimmt. 3. Die Menschen sollen deinen bedeutenden und ehrfurcht gebietenden Namen preisen, denn ist vollkommen heilig. 4. Als ein mächtiger König, der das Recht lehrt, es du beständigkeit geschaffen und innerhalb des Volks Jacob für Gerechtigkeit gesorgt. 5. Preist Jahwe, unseren Gott, und erweist im Ehre, indem Juk vor seinem Fasschemel niederwirft, den ist heilig. 6. Mose und Aaron sollten zu seinen Priesten und auch Samuel gehort zu jenen, die seinen Namen anriefen, sie suchten die Verbindung zu Jahwe, und schenkte ihnen Gehor. 7. Kommunisiert mit ihnen aus einer Wolkensohl heraus, warend sie sein Zeugnis und die Vorschriften, die ihnen auferlegt hat, bewahrten. 8. Jahwe, unser Gott, du hast bitten erhort, du warst für sie ein Gott, der Vergebung schenkte, aber denek Verfehlungen bestraft. 9. Erheb Jahwe, unseren Gott, und betet in seinem heiligen Bergen, den Jahwe, unser Gott, ist in seinem Wesen absolut heilig.